1 Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, pünktlich zur tiefen Nachtstunde melden wir uns wieder bei euch. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute eine freie Themennacht, 0800 220 50 50, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, egal über was. Das ist die richtige Telefonnummer hier, um uns zu erreichen, oder mailt uns domian@wdr.de. Und mein erster Anruf heute Nacht heißt Patrick und er ist 43 Jahre alt. Hallo Patrick. Ja, hallo Domian. Schön, dass du da bist. Um was geht's bei dir? Ja, ich wollte dich um Rat fragen. Und zwar bin ich so fast 20 Jahre mit meinem Freund zusammen. Mhm. Und vor 3 Jahren hat man bei mir HIV festgestellt, als AIDS aber schon ausgebrochen war. Mhm. Mein Freund ist negativ, muss man auch dazu sagen. Ja. Und ich habe einen super anstrengenden Job. Und ich habe nach der Diagnose gesagt, okay, ich stelle mein Leben um und trete ein bisschen kürzer und so. Das habe ich dann 3 Monate gemacht und danach ging es eigentlich wieder in die Vollen, fast noch mehr als vorher. Was so machst du denn? Hast du beruflich gemacht? Ich bin in der Politik tätig. Ah. Mhm. Kennen wir dich? Oh. Nein. Ich bin in der 2. Reihe. Ah, verstehe. Okay. Genau. Naja. Und Ja, mein Freund macht mir jetzt halt ein bisschen Druck, dass ich eigentlich eher die Berufsunfähigkeit anstreben soll. Mein Freund ist 10 Jahre älter als ich, mhm. Hat auch schwer Diabetes, ist selbst auch berufsunfähig, er ist in Kunstfehler und so weiter, ist eine ganz andere Geschichte. Er sagt aber, dann könnten wir halt noch ein bisschen reisen, können noch ein bisschen das Leben genießen und so weiter. Und ich stecke jetzt total in dem Zwiespalt. Er hat natürlich recht, er macht mir den Druck, weil er sich Sorgen um mich macht. Mhm. Weil es gibt Tage, da schleppe ich mich zum Dienst, ne? Da gibt's halt wichtige Konferenzen, wichtige Besprechungen, da kann ich einfach nicht fehlen, weil ich an einer relativ exponierten Stelle bin, tätig bin. Da schleppe ich mich halt dahin. Und er sagt, also wenn ich einen normalen, in Anführungsstrichen, Beruf hätte, würde ich mich krank schreiben lassen an solchen Tagen. Das geht bei mir halt nicht. Überhaupt, so, in welcher Form ist denn die Krankheit bei dir ausgebrochen? Ich hatte eine Lungenentzündung, eine schwerste Lungenentzündung, die ich dann durch die Finanz- und Wirtschaftskrise 6 Monate verschleppt hatte. Und von daher ist meine Lunge zur Hälfte geschädigt, sozusagen. Und diese Lungenentzündung, also diese Entzündung ist jetzt wieder im Griff? Das ist im Griff, genau. Aber es gibt andere Dinge. Genau. Zum Beispiel was? Und ich habe natürlich, dadurch, dass die Lunge zur Hälfte nicht mehr zu gebrauchen ist, ist natürlich habe ich natürlich nicht so ein Lungenvolumen und da fehlt mir die Luft und so weiter, auch wenn ich viel telefoniere und viel spreche, viel gehe, so, ne? Ja. Also das schränkt mich natürlich schon relativ stark ein. Ja. Ansonsten machen so Nebenwirkungen natürlich auch von den Medikamenten. Du nimmst sehr starke Medikamente, das ist klar, das muss man dann nehmen. Genau. Und das Immunsystem ist generell sehr wackelig und Ich habe mich grundsätzlich gut von der ganzen Geschichte erholt. Ich war wirklich, stand auf der Kippe vor 3 Jahren, habe mich insgesamt gut erholt, bin natürlich auch nicht mehr so leistungsfähig wie davor, ist natürlich klar. Ne? Eine Frage noch zur Biografie. Du bist 20 Jahre mit deinem Freund zusammen. Vor 3 Jahren ist es rausgekommen, dass du die Erkrankung hast. Wo hast du sie dir geholt? Weißt du es? Nee, also weiß ich nicht. Bist du deinem Freund treu gewesen in den 20 Jahren? Nicht unbedingt immer, zu sagen. Weiß also, er das? Ja. Stellt er denn die Frage nicht, woher hast du es? Also wir hatten auch gemeinsam Sex, sag ich mal, mit anderen Partnern. Ach so, okay. Da hätte natürlich auch passieren können. Mhm. Und obwohl du der Generation angehörst, die sehr viel über HIV weiß, hast du dich nicht geschützt? Doch. So, also ich dachte immer, ich habe mich geschützt. Mhm. So, ob es dabei passiert ist, sag ich mal, dass irgendwas geplatzt ist oder was auch immer. Mhm. So, ist jetzt doch müßig darüber. Es ist müßig, ja, natürlich. Mhm. Ich wollte nur die Hintergründe noch ein bisschen mehr verstehen. Mhm. So, jetzt ist die Fragestellung, dein Freund, der etwas älter ist als du, sagt, tritt kürzer und lass uns das Leben, was wir haben, genießen. Genau. Das sagt er. Und du bist aber beruflich so eingespannt, dass du eigentlich nicht kannst, obwohl du willst und oder umgekehrt. Ja, ich habe natürlich einen tollen Job, den ich liebe. Mhm. Ja, ich habe da eine super Anerkennung. Ich, wie gesagt, das ist kein normaler Job in dem Sinne. Ne? Also ich will jetzt nicht zu ins Gericht fragen. Nur soweit, sitzt du in einem Parlament? Also, aber als, sag ich mal, exponierter Mitarbeiter. Okay. Ja, also ich bin jetzt nicht in der ersten Reihe. Okay. Und, naja. So, nun kann man natürlich sagen, dass dein Freund dann durchaus klugen Gedanken hat. Die Frage ist natürlich zunächst erstmal, könntet ihr finanziell euch das erlauben? Ich habe eine Berufsunfähigkeitsversicherung, die ich mal vor längerer Zeit abgeschlossen habe. Da war ÖHIV überhaupt noch kein Thema. Mhm. Dann, wenn ich tatsächlich berufsunfähig werden würde, würde die, denke ich, auch mal zahlen dann auch. Ja, würde sie jetzt auch schon greifen, wenn du jetzt sagst, ich gehe da raus? Das ist bei den Versicherungen ja immer so eine Sache. Ja, genau. Also wenn der Amtsarzt mir eine Berufsunfähigkeit bestätigen würde, dann müsste die Berufsunfähigkeitsversicherung tatsächlich auch zahlen. Könnte ja bei der Erkrankung durchaus möglich sein. Genau. Also ich, Patrick, ich glaube, ich bin da eher auf der Seite von deinem Freund. Ja, und deshalb rufe ich dich an, ne? Weil ich wollte einfach mal sowas kannst du natürlich weder mit der Familie reden, ja, ist mir schon klar. Freund so, also der Freund schon, aber der hat ja halt eine eingefahrene Meinung. Es gibt immer so zwei Dinge, die man da bedenken muss. Auf der einen Seite ist natürlich ein Job, egal was es jetzt ist, der einen sehr einspannt, der absorbiert einen auch. Ja. Das heißt, ich bin da auch in einer ganz anderen Welt, wenn ich da bin. Ne? Ja, es absorbiert auch Kräfte. Das heißt, man ist vielleicht doch durch den Stress, der mit der Arbeit verbunden ist, auch anfälliger, dann noch weiter zu erkranken. Andererseits ist natürlich ein guter Job auch so seelisch eine gute Unterstützung für ein gesundes Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein und für Lebensspaß und Qualität. Genau. Gäbe es wahrscheinlich, wie in allen Bereichen des Lebens, wäre hier jetzt wieder so ein goldener Mittelweg klug. Könntest du denn deine Arbeitsaktivitäten, sagen wir mal, um 50% runterfahren? Ja, das geht bei mir halt schlecht. Ne? Also bei mir ist eher so hopp oder top, entweder ganz oder gar nicht. Mhm. Und ich habe auch schon mit meinen Ärzten darüber gesprochen. Die wissen auch nicht so richtig. Die sagen, was du gesagt hast, einerseits Selbstbewusstsein, Anerkennung und so weiter, ist auch eine Möglichkeit, das Ganze so ein bisschen auch zu verdrängen, was ich auch tue, ehrlich gesagt. Mhm. Andererseits sagen natürlich auch, okay, dann hast du natürlich auch, dann kannst du ein bisschen kürzer treten, kannst auch mehr Sport machen. Wie ist denn die Beziehung überhaupt zwischen dir und deinem Partner? Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut, ja. Er ist, du sagst, auch erkrankt. Und nicht. Aber nicht an HIV. Ne? Nee, ist klar. Naja, ja, Diabetes, ne, sagtest du. Mhm. Ja. Mhm. Also, Tendenz meinerseits ist, genießt das Leben, wenn ihr euch das leisten könnt. Wer weiß, wie lange das Leben noch da ist. Ja, so genau, das ist die Frage halt. Es kann irgendwie in 2 Jahren passieren, es kann alles in 20 Jahren jetzt passieren. Ja. Such dir, wenn du in diesem Bereich involviert bist, bin ich sicher, dass du auch irgendwelche anderen Tätigkeiten noch findest, vielleicht sogar ehrenamtliche, wo du auch dein Ego gut bedienen kannst und noch gute Sachen machen kannst und nicht nur Freizeit hast. Also ich würde so einen Weg gehen. Dafür ist die Lebenszeit, die man hat, vor allem wenn man so eine schwere Erkrankung hat, einfach zu kostbar, dass du dich da mit irgendwelchen politischen Sitzungen rumärgern musst oder ich weiß nicht, was du da alles machen musst. Denn ja, ist genau das, ja. Ja, ja. Also, das ist meine Tendenz. Ne? Also, ganz konkret kann man das natürlich nie raten oder so. Nee, natürlich, ich bin mit meiner Entscheidungsfindung auch noch nicht ganz zu Ende gekommen. Du suchst jetzt so Meinungen. Ich hole gerade so Meinung ein. Ja. Und da war mir deine Meinung auch extrem wichtig, weil ich deine Sendung super gerne gucke. Ja. Und du auch für mich ein total kompetenter Gesprächspartner bist, sage ich mal so. Und auch eine völlig neutrale Person. Ne? Ja, ja. Da war mir das sehr, sehr wichtig. Tendenz, genieß das Leben, was du hast. Okay, das gut, vielen Dank. Alles Gute wünsche ich dir. Okay, vielen Ciao. Dank. Tschüss, ja? Patrick. Tschüss. Ciao. 0800 220 50 50, unsere Telefonnummer, unter der ihr uns erreichen könnt, oder mailt uns domian@wdr.de. Und hier ist Mike. Mike ist 48. Hallo Mike. Ja, schönen guten Abend, Domian. Ja, Mike, du bist ja da. Hier ist mal jemand, der keinen Psychologen oder Psychiater braucht. Eigentlich wollte ich zu dem Thema von gestern anrufen. Und ja, aber ich bin nicht durchgekommen. Also ich bin Pornodarsteller. Achso, also gestern war ja das Thema Körper, Flüssigkeiten und Körpersäfte. Ja. Meine Hauptaufgabe besteht eben darin, den weiblichen Damen, meinen Kollegen, ins Gesicht zu spritzen. Ganzkörperbesamung. Also wie gesagt, das nennt man den Cumshot. Cumshot. Ja. Und darauf wird eben höchster Wert gelegt. Ja, das ist dann für Pornofilmproduktion. Richtig. Ja. Ich gehe immer davon aus, dass das alles getrickst ist und dass das irgendeine milchige Flüssigkeit ist. Nein. Um Gottes Willen. Das ist alles echt? Der Konkurrenzkampf in der Pornobranche ist viel zu groß. Die Preise sind derartig im Keller. Ja. Die ganzen jungen Leute sitzen doch heutzutage nur noch vorm PC und laden die Filme runter. Um Gottes Willen, nein, das ist alles echt. Das ist alles echt. Du bist 48 Jahre alt. Wie lange machst du diesen Job schon? 10 Jahre. Wie bist du da reingekommen mit 38? Ja, ich hatte immer mit diesen Branchen was zu tun. Naja gut, ich weiß nicht, ob ich mich als sexsüchtig betrachten kann. Ich habe eben sehr viel Spaß an der Sache durch einen guten Bekannten, der das eben auch macht. Ja. So, jetzt müsst ihr diese Schweinereien da vor der Kamera machen. Wie empfindest du das? Ist das ein ganz normaler Job für dich, so wie andere, die... Das ist ein ganz normaler Job und ich habe Spaß an meiner Arbeit. Du hast Spaß an der Arbeit. Hast du dann auch noch privat Spaß am Sex? Auch noch, ja, sicher. Das ist mir ganz rätselhaft, wenn man den ganzen Tag in so einem Studio steht. Das ist ja nun wirklich dann auch keine Lust mehr. Ich muss dazu sagen, ich mache das natürlich nicht Tag ein, Tag aus. Ich mache das nicht täglich. Es sind drei bis vier Drehs im Monat. Ach so. Das ist nicht täglich. Aber du kannst davon leben. Ganz leben kann man heute, also da hätte man vor 20 Jahren anfangen müssen, da hätte man davon sehr, sehr gut leben können. Es gibt ja nun bekannte Pornostars, die öfters im Fernsehen sind. Ganz leben kann man davon allein heute nicht mehr. Ja, es gibt Damen, bekannte ja, Damen. Ja, bei Frauen ist das doch eher möglich wahrscheinlich als bei Männern. Ja, die werden viel höher bezahlt. Was machst du denn sonst noch nebenher? Ja, sonst bin ich so im Logistikgewerbe. Im Logistikgewerbe, also eine ganz andere Branche. Ja. Gelegentlich kommt der eine oder andere Kollege, hat mich auch schon mal angesprochen, du sag mal, kann das sein, dass ich dich letzte Nacht irgendwo mal im Kuchen gesehen habe, wenn sie sich eine CD ausgeliehen haben. Das ist aber eine komische Situation dann. Sagst du dann, ja, das bin ich? Ich bin... Ja, da denke ich mir gar nichts bei. Da sage ich ganz einfach, naja, gut, dann konnte ich dazu an der Frau. Ja, sicher war ich das. Musste dich mit einer Flasche Bier vom PC setzen oder vom Fernseher setzen und auf dem Porno noch wichsen. Ja. Nun bist du ja 48 Jahre alt, nun bist du auch nicht mehr der Jüngste. Ist man denn mit 48 wird noch gefragt als Pornodarsteller? Ja. Auch es gibt auch, ich muss dazu sagen, es gibt keine ganz Jungen. Also das ist ein Trugschluss, wenn du jetzt meinst, es gibt 19, 20, 22-Jährige, das ist also ein Trugschluss. Also das Alter eher so um die, ja, ich würde mal sagen, ab 33, 35, das ist so das Alter. Ne? Ah ja, nur haben wir gerade im Gespräch... Es kommen immer wieder junge Leute an, die das machen möchten. Die stellen sich dann vor, die sogenannten Amateure, aber die werden dann schnell wieder nach Hause geschickt, weil sie es nicht schaffen. Die sagen, ach Mann, toll, ich möchte sowas einmal in meinem Leben machen. Ich finde das so geil. Ich verstehe schon. Ja. Jetzt haben wir gerade im Gespräch vor dir, habe ich mit einem Anrufer gesprochen, der HIV-infiziert ist und AIDS erkrankt ist. Welches Thema spielt HIV in der Pornobranche? Gut, ich lasse mich privat, ich gehe privat sehr oft bei gewissen Ärzten ein und aus. Es gibt die sogenannten Schnelltests, also bislang, ich habe kein AIDS. Wird denn mit Gummi produziert oder ohne Gummi? Nein. Ohne Gummi? Nein. Das heißt, letztendlich ist es eine hochgefährliche Angelegenheit. sich nur ein Gummi produzieren, das ist richtig, ja. Bitte? Also Pornos mit Kondom sind leider nicht gefragt. Es wird in Frankreich ja teilweise mal wieder wurde. Ja, deswegen ist es deswegen. Ja, ja, aber deswegen. Gefragt, ne? Ja, aber deswegen ist es ja eine hochgefährliche Sache, wenn du ohne Gummis arbeitest. Doch, ich habe mir da noch nie so Gedanken drüber gemacht. Solltest du vielleicht mal. Ja, solltest du vielleicht mal. Ist eine sehr schwere Erkrankung, die man sich da holen kann. Na gut, also alle Darstellerinnen gehen natürlich, lassen sich untersuchen, sind insofern sauber. Die Studios sind sehr sauber. Die sauberen Studios gewähren da noch keine Sicherheit. Und auch wenn die Mädels öfters zur Untersuchung gehen, ist das ja keine Vorsorge in dem Sinne. So wie ich ja auch. Ich gehe auch öfters zur Untersuchung. Ja gut, aber das verhindert ja keine Infektion, auch wenn du zur Vorsorge gehst. Ja, bis jetzt habe ich es noch nicht. Und du bist ja, müssen wir alle irgendwann mal. Ich merke, dass du sehr fatalistisch rangehst. Ja. Wie ist denn das für die Frauen, wenn du dann sowas machst, wie du es gerade beschrieben hast? Das ist ja für die Frauen auch nicht gerade sehr appetitlich. Die denken genauso wie ich. Für die ist das auch ein routinemäßiger Job, ja. Die werden gut dafür bezahlt. Ja. Besser noch als ich, ne? Ja. Und gut, es wird oft praktiziert, ein Mädchen, 3 bis 4 Männer. Ja. Ne? Und dann gehen die Mädchen schön duschen danach und dann ist die Sache für die vergessen. Ja, dann geht's so, für die Mädchen müssen also 2 bis 3 Stunden müssen die dann ran, ne? Mhm. Machen dann eine kleine Pause, dann geht's dann oft weiter, ne? Ja. So wie hier dann auch, ne? Mike, vielen Dank für deinen Anruf und für diesen Aspekt zu dem Thema. Ich danke dir, alles Gute wünsche ich dir. Alles klar. Tschüss. Tschüss, ciao. Ihr Lieben, als Hinweis schon mal, wir sind nächste Woche Montag nicht im Fernsehen, aber hier bei 1 Live im Radio. Und nächste Woche Donnerstag sind wir gar nicht da, weil da Feiertag ist hier in Nordrhein-Westfalen. Also nächste Woche Montag ausschließlich zu hören, hier im Radio bei 1 Live, nicht im WDR-Fernsehen zu sehen. Hier ist Hubert. Hubert ist 18 Jahre alt. Guten Morgen, Hubert. Hallo, Domian. Ja, hallo. Grüß dich. Um was geht's bei dir? Also ich baue Modelle aus Karton, ohne Maßstab und ohne Linie, also. Nochmal, also ich habe nicht verstanden. Was baust du? Modelle? Modelle aus Karton und Pappe. Ach, aus Karton, also Pappe und Pappe, ich verstehe, ja. Ja, aus Pappe und Papier. Und da habe ich mit 12 oder 13 Jahren das erste Mal angefangen und jetzt wurde das immer besser und ausgereift und jetzt kennt man das schon gar nicht mehr, dass das aus Karton ist. Was baust du denn für Modelle aus Karton und Pappe? Das fängt an von verschiedenen viktorianischen Häusern bis hin zu allen möglichen Zimmern und ganz, jetzt baue ich zum Beispiel gerade den Treppenaufgang der Hermes Titanic. Mhm. Und ja, das kann man schlecht erklären. Also du baust das genauso originalgetreu nach, wie es mal war oder wie diese viktorianischen Häuser, wie du sagst, wie die ausgesehen haben. Ja, genau so. Robert, ich höre gerade, dass wir ein Bild haben von deinen Werken. Ah, ich sehe es. Ja, das sieht ja toll aus. Das sieht ja wirklich toll aus. Das ist einer meiner kleinsten Modelle. Das passt auf die Handfläche. Daneben liegt ein Kuhschreiber. Kann man die Größe sehen. Welche Größe baust du denn noch? Also das variiert ganz verschieden. Also mein größtes Haus geht mir bis zur Hüfte. Oh. Das ist so gut, ja. Und das kleinste ist eben das, was hier im Bild zu sehen ist. Ja, also wie ich das hier auf dem Bild sehe, ist das eine ganz tolle Sache. Das ist ja extreme Feinarbeit und fast schon Kunsthandwerk. Ja, schon. Und das alles aus Pappe toll. Und Karton. Ja. Warum machst du das, wenn ich mal so fragen darf? Ja, das hat mich ganz spontan, ich weiß nicht, ob du die Fernsehserie Jump kennst mit den drei Hexen. Nee. Was ist das, eine Fernsehserie? Ja, das ist eine Fernsehserie. Ja. Da spielen drei Hexen und da ist eben auch so ein Haus. Das hat mich immer schon so fasziniert. Da habe ich mir mal gedacht, ja, das baue ich mal nach. Ja. Und das war mein erstes Modell, Katastrophe, wenn ich es mir heute angucke. aber jetzt wird es immer besser und dann habe ich mir gedacht, ja, ich könnte mal was anderes bauen und jetzt immer mehr und ich weiß schon gar nicht mehr, wo ich die Dinge verstauen soll. Genau, wie viele Modelle hast du schon gebaut bisher? Das sind schon so viele. ich glaube wohl über 30, 40 mit Sicherheit. Aber vieles habe ich dann einfach mal wieder weggeworfen oder verschenkt. Kann man das wegwerfen, wenn man so viel Herzblut da reingesteckt hat? Ja, irgendwann ist man dazu bereit, dass man plötzlich wieder was Neues hat. Also wenn du so ein schickes viktorianisches Haus, wie wir es gerade gesehen haben, wenn du das baust, nehmen wir mal an, das ist so ein halben Meter groß und einen halben Meter breit oder irgend sowas. Wie lange baut man daran? Das ist schon. Ich baue auch noch nebenzu an der Basiliuskathedrale von Moskau. Oh. Das ist mit so Zwiebeltürmen und das ist schon aufwendig. Also das ist die mit den Zwiebeltürmen, ne? Ja, genau. Wir haben hier noch ein Foto, sehe ich gerade. Spektakulär. Das sieht ja sensationell aus. Alles aus Pappe. Ja, alles aus Pappe. Das ist das Coraline-Haus aus dem Animationsfilm Coraline-Haus. Ich sag mal, 18 Jahre bist du alt und hast du extrem ausgefallenes Hobby. Da bist du doch Tag und Nacht am Basteln, oder? Nein, bis nicht. Das teile ich mir schon ein. Hast du eine Freundin? Nein, bis jetzt noch nicht. Siehst du, ich habe mir schon gedacht, vor lauter Basteln kommst du nicht zu den Frauen. Na, und ich spiele auch noch Geige und zeichne, also ich habe einen straffen Tagesablauf. Und bist du noch Schüler? Nein, ich habe jetzt zurzeit ein Praktikum im Seniorenheim gemacht. Ja. Und möchte im Heuer mit der Ausbildung zum Altenpfleger anfangen. Ist ein absolut toller und ehrenwerter Beruf, aber Mensch, wenn du so ein Talent und so einen Spaß hast, müsstest du doch eigentlich ins Kunsthandwerkliche oder Künstlerische gehen. Wollte ich ja machen, aber ich bin in die Sonderschule gegangen, habe aber Hauptschulabschluss ganz normal gemacht, aber ich habe einfach einen Stempel oben, den bekomme ich nicht los und die Leute lächeln das alle müde, denn die glauben halt, die Menschen, die in diese Schule gegangen sind, sind dumm. Ach, da bist du aber in der falschen Gegend, da müsstest du mal die Gegend wechseln. Du bist ja ein hochtalentierter Bursche. Ja, danke, das freut mich, das tut gut, das zu hören. das muss doch mit dem Teufel zugehen, dass du nicht daraus irgendwie auch einen Beruf machen könntest. Das ist doch deine Leidenschaft, wenn man mit 13 Jahren sowas anfängt und so tolle Sachen machen kann, dann muss man da irgendwie, also du kannst ja vielleicht erstmal die Lehre machen, ist ja gar nicht so schlecht, aber da würde ich an deiner Stelle, du bist ja erst 18, würde ich mal suchen, ob du da nicht Wege findest, daraus auch irgendwann einen Beruf zu machen. Wenn du so zaubern könntest und die ganzen Leute da keine Bedenken hätten wegen deiner Schule, was würdest du gerne machen? Entweder Architektur studieren oder Kunst studieren oder irgend so etwas in dieser Richtung. Ganz genau. Ich dachte vorhin auch, Architektur wäre für dich super. Das würde ich machen. Also, du musst einen Weg finden, dahin zu kommen, Hubert. Das sage ich dir. Gib nicht auf. Mach von mir aus erstmal deine Lehre, aber dann such einen anderen Weg noch, dass du dein Talent auch wirklich ausleben kannst. Und da haben alle anderen Leute auch was von dann. Ja, das stimmt schon. Tolle Sache. Großes Kompliment. Und schön, dass du angerufen hast. Und wir, zumindest die Fernsehzuschauer, auch ein bisschen gucken konnten, was du da machst. Freut mich auch sehr. Ja. Also, viel Erfolg und alles Gute wünsche ich dir, Hubert. Ja, danke, Domian. Tschüss. Kann ich noch ein Autogramm haben? Gerne, rufen wir dich gleich nochmal an, okay? Ja, danke. Alles klar. Tschüss. Danke. Ciao. Tschüss. So, meine Lieben, jetzt geht's weiter mit wem machen wir weiter? Mit Simone. Klar, mit Simone. 44. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo, Simone. Hättest du was vielleicht die Abendschule empfehlen sollen? Das hätte unter Umständen geholfen. Ja, also irgendwas muss er machen. Das ist ganz klar. Ja, aber schwierig. Mit Sonderschulabschluss ganz, ganz schwierig. Egal. Ja. Simone, jetzt reden wir beide. Ich freue mich. Ja. Guten Abend, Julian. Guten Abend. Um was geht's denn? Ja, ich habe ein sehr, sehr gravierendes, großes Problem. Und zwar, ich habe das eben schon mal kurz erläutert in der Redaktion, die mich dann befragt haben. Mhm. Und zwar, ich bin seit 14 Jahren mit einem Mann zusammen, besitze ein Haus. Meine Mutter ist schwer krank. Ich bin selbstständig. Und habe ein kleines Kind. So, und irgendwann... Wie alt ist das Kind? Muss ich das alles so sagen? Nee, musst du nicht. Okay, aber klein. Klein, okay. So, und in dem ganzen Verlauf dieser ganzen Dinge ist so viel schiefgegangen, dass ich mittlerweile total unglücklich bin. Durch die Selbstständigkeit habe ich natürlich auch Mitarbeiter, kannst du dir wahrscheinlich denken. Mhm. Und irgendwann hat sich da, ohne dass ich das jemals wollte, eine Liebesbeziehung entwickelt zu einem Mitarbeiter von mir, die sehr intensiv und stark und tief ist. Uje. Also ein Abhängiger von dir, ein Untergebener sozusagen? Mittlerweile nicht mehr, aber damals ja. Ach so. Und da war auch in der Ehe Gewalt im Spiel und so, das war alles sehr, sehr unschön. Mhm. Und ich habe das auch nie gewollt. Also ich bin keine Frau, die betrübt oder fremd geht oder irgendwie zweigleisig fährt. Aber es hat sich dann so entwickelt, dass sich das einfach ergeben hat. Ich kann es dir nicht erklären. Und mittlerweile bin ich aufgrund dieser ganzen Situation, obwohl ich wie gesagt sehr fest im Leben stehe, hin und her gerissen zwischen diesen zwei Männern und weiß mir keinen Rat mehr. Ich hätte auch nie gedacht, dass ich jemals im Leben in so eine Situation käme, nie. Das heißt, es gibt immer noch den Geliebten, ich nenne ihn mal so, und den Ehemann gibt's auch noch. Ja, genau. Und du lebst bei dem Ehemann? Ja. Ja. Nee, ich lebe nicht bei, weißt du, das Schlimme daran ist, wo wir leben, ist mein Haus. Das ist alles mein Eigentum. Das gehört dir. Also er wohnt mit in deinem Haus, dein Ehemann. Und das ist das größte Problem an der Geschichte, weil wenn das nämlich nicht so wäre, könnte ich ja sagen, ich löse mich. Ich kann mich aber nicht lösen, ohne meinen Ehemann auch öffentlich übelst in einen sozialen Abgrund zu stürzen, weil ich hier für alles Finanzielle verantwortlich bin. Arbeitet er nicht? Nein. Der hat früher gearbeitet, aber seit Jahren ist das ein großes Thema zwischen uns, dass ich für alles hier alleine verantwortlich bin und ich möchte das nicht. Der lebt komplett von dir, der macht den ganzen Tag nichts? Ja. Und du rackerst dich in deiner Firma ab? Ja. Nochmal zur Einordnung, wie lange jetzt genau läuft das mit dem Geliebten? Richtig intensiv eigentlich seit 3 Jahren. Ja. Und weißt der Ehemann weiß nichts von dem Geliebten? Doch. Doch. Beide wissen voneinander und es ist auch, ich bin ein sehr, sehr ehrlicher Mensch, also ich lüge da auch nicht. Aber die Sache ist einfach die, dass die ganzen Konfrontationen mit meinem Ehemann, die vielleicht dazu geführt hätten, dass sich hier eine Änderung ergibt, überhaupt nicht stattgefunden haben. Weißt du, es hat ja keine Änderung gegeben. Und der Mann, den du jetzt meinen Geliebten nennst, das Verhältnis ist halt ungefähr einem Jahr total zerrüttet, weil der natürlich auch, also eigentlich die herzlichste Beziehung, die ich mir jemals zu einem Mann vorstellen kann. Ich konnte mich aber dann hier nicht lösen, weißt du? Das heißt, das Verhältnis ist nun auch zerrüttet mit dem Geliebten, ja. Aber es ist noch nicht komplett getrennt. Ist nicht völlig kaputt, nee, geht auch nicht, weil da so eine innige Verbindung ist. Und das Schlimme ist, als ich damals meinen Mann kennengelernt habe, habe ich mit dem eine ähnlich innige Verbindung gehabt. Aber durch die ganzen Lebensumstände, viele Sachen, die passiert sind, Firmeninsolvenzen und persönliche Niederlagen, die ja auch immer an dem Ego eines Menschen kratzen. Der Geliebte arbeitet, das habe ich gerade richtig verstanden, der arbeitet nicht mehr bei dir in der Firma. Nein. Also insofern seid ihr da frei. Ja, der ist bedauerlicherweise, frei ist auch so eine gute Geschichte. Der ist bedauerlicherweise fristlos gekündigt worden durch einen ganz blöden Umstand. Von dir? Nee, nicht von mir. Ich bin in der Branche tätig, ich darf dir das jetzt nicht sagen, bitte sei mir nicht böse, weil ich nicht so ganz, verstehst du, ich will mich jetzt nicht so ganz offenbaren, was das betrifft. Ja. Aber ich bin bedingt phasungsgebunden und der ist durch einen ganz, ganz blöden Umstand, den er auch eigentlich nicht zu vertreten hatte, einfach dumm, fristlos gekündigt worden, da war das Arbeitsverhältnis hin. Nur ganz grob, der ist gekündigt worden aus deiner Firma? Ja, genau. Ohne, dass du das wolltest? Ja, weil ich bedingt weisungsgebunden bin. Ich bin im Außendienst tätig. Müssen wir da nicht so vertiefen. Ist auch wurscht. Nee, ich habe, du musst dir vorstellen, ich habe für die Mitarbeiter, mit denen ich arbeite, eine Fürsorgepflicht. Ja. Und diese Fürsorgepflicht wird auch von einer höheren Instanz überwacht, wenn dann irgendwas passiert, wo man vermutet, es könnte was schiefgelaufen sein. Ja. So. So, jetzt sag mir bitte mal, was für eine Verbindung, was du gefühlsmäßig noch hast zu deinem Mann. Kann ich dir sagen. Eine tiefe Verwundenheit, ein großes Verantwortungsgefühl. Der ist ein guter Vater und ich sehe mich aber ehrlich gesagt am Ende meines Lebensweges völlig allein da stehen, weil ich auf dem ganzen Weg dahin, bis ich dann soweit bin, dass ich irgendwann den Deckel auf der Nase habe, nur noch Verantwortung und Verantwortung dastehen und diese Dinge, die kann ich hier gut teilen, aber sonst nichts. Da hat nichts was mit Lebensfreude zu tun oder mit... Also keine Lebensfreude, keine Leidenschaft. Nichts. Keine Liebe eigentlich. Nichts. Domian, ich war schwanger und Frauen, die schwanger sind, haben durch ihre Hormone allein schon ein höheres Bedürfnis an Sexualität. Hör mal, ich habe meine ganze Schwangerschaft ohne ein einziges Mal mit meinem Mann ins Bett zu gehen durchgestanden, ohne Witz. Wie ist das jetzt? Gar kein Sex mehr? Ganz selten. So selten, 2 Mal im Jahr oder so. Und, ich will auch nicht, ich bin so verletzt. Ich kann das nicht. Es funktioniert auf der menschlichen, freundschaftlichen Ebene, aber der Rest ist... Und es gab Gewalt auch schon? Ja, in der Ehe. Sehr viel sogar. Sehr viel sogar. Und hält das an, diese Gewalt? Nein, das hat sich jetzt mittlerweile, wenn ich das jetzt sage, nach vielleicht 5 Monaten, ein bisschen gegeben, aber gab es auch vorher schon, das hat auch dann dazu geführt. So Simone, jetzt frage ich mich natürlich wahnsinnig, es schreit geradezu in mir, warum zieht sie keinen Strich darunter? Du hast gerade schon eine Andeutung gemacht. Ja, der Typ, du schilderst mir den Typ als sehr unangenehm und unsympathisch. Also zumindest als Partner für dich. Dann schilderst du mir den Typ als einen jemand, der wie eine Made im Speck lebt, von dir nämlich lebt. Ja, ist auch so. Der null arbeitet und du hast einen harten Job wahrscheinlich und viel zu tun und viel Verantwortung an der Backe. Ja. Der lässt sich durchfüttern. Warum schmeißt du den nicht raus? Domian, kann ich dir gar nicht sagen, weil der andere auch nicht besser ist. Ist doch egal, dann bist du halt frei, dann hast du halt keinen. Aber besser keinen und wirklich frei, als so ein Theater am Hals. Siehste, und deshalb rufe ich dich jetzt an. Ich war nämlich genau an diesem Punkt. Nur, ich kann dir was sagen, ich komme hier in meiner Lebensumgebung. Und das musst du mir einfach glauben, wie ich dir das sage, alleine nicht zurecht. Ich verstehe nicht. Du bist eine selbstbewusste Frau. Ja, Du hast Kohle. Du hast ein Haus. Wieso kommst du in der Lebensumgebung nicht zurecht, wenn kann der aus dem Haus... Ich kriege es in meinem blöden Haus nicht hin. Ich habe mich hier sehr, sehr vielen Zwängen unterworfen. Auch den Zwängen meiner Mutter und den Zwängen von diesem Mann. Ich habe mich vielen nicht Zwängen unterworfen. Das ist Blödsinn. Das ist ganz, ganz falsch formuliert. Ich habe Menschen vertraut und mich ihren Wünschen unterworfen. So muss man das sagen. Was für ein Filter? So verstehe ich es nicht. Also ich kriege allein hier die Mülltonne aus dem Haus nicht raus. Ja, dann wenn du deinen Mann schon durchfütterst, dann wirst du da auch Kohle haben, dir vielleicht jemanden anzustellen oder auf Stundenbasis, der dir gewisse Sachen macht in der Haus. Domian, ich verdiene, ohne Witz, ich verdiene sechsstellig und ich komme aufgrund der ganzen Lebenssituation, weil ich für meine Mutter alles mitbezahle und für sehr, sehr viele Menschen halt mit die Verantwortung trage, ich komme nicht klar. Ich verdiene sehr, sehr viel Geld. Jeder würde sagen, ja, dir geht's doch super gut, du hast doch alles in der Hand. Nee, ich habe aber gar nichts in der Hand. Simone, nein, das glaube ich dir nicht. Es ist etwas nebulös, weil du mir natürlich nicht alles so ganz klar hier sagen kannst und willst vielleicht auch. Das kann ich nicht verstehen, dass du in dem Haus, dass ein Zwang besteht, dass du dieses Haus nicht handeln kannst ohne den Mann. Das verstehe ich nicht. Und bringst mir so ein komisches Beispiel mit der Mülltonne. Ist doch absurd. Ja, das ist ein total absurdes Beispiel. Das trifft es aber sehr. Ich bin mit den ganzen Sachen, die ich hier erledigen muss, und mit dem, was ich hier aufgestaut habe, ich lebe ja nicht in einer Müllhalde, ist Blödsinn, das kann man auch so nicht sagen. Aber in Umständen, die kann ich allein nicht mehr bewerkstelligen, da fehlt mir die Kraft. Und er kann dir dabei helfen? Nein, Domian, er könnte das theoretisch und allein der Gedanke, ich sag dir das jetzt ehrlich, das macht auch diese Hilflosigkeit in mir, wo ich gerade mit dir rede, fällt es mir auch auf, dass er das könnte, bindet mich, weißt du, wie ich meine? Der andere Mann, um den es geht, für den, ich würde hier ein freundschaftliches Verhältnis, wo ich sage, machst du dies und das und so, das funktioniert auch aufgrund der Dinge, die ich alle mache. Würde ich akzeptieren. Aber weißt du, der Punkt ist, diese Lebensfreude, die du hast, die du auch eigentlich brauchst, um fröhlich zu sein, um ausgeglichen zu sein, die habe ich eigentlich nur mit diesem anderen Mann. Weißt du? Ja, aber Simone, dann nochmal. Dann trenne dich zunächst mal von dem Menschen, der dir die Lebensfreude nimmt. Und du kannst mir das nicht klar machen und weiß machen, nee, das ist ein guter Rat, was du gerade sagst. Ja, dass das organisatorisch nicht möglich ist. Gibt's nicht. Gibt's nicht. Gibt es nicht. Geht nicht. Du musst einfach einen Weg finden. Ich empfinde dich jetzt als sehr selbstbewusste und auch resolute Frau. Weißt du, was das Schlimme ist? Warte, ich erzähle dir noch eine kleine Geschichte dazu. Vielleicht kannst du es dann ein bisschen besser verstehen. Ich habe mich all die Jahre immer aufrecht gehalten, alles gemacht. Ich habe wirklich alles gemacht. Ich bin gelaufen wie die Wildsau durch den Wald. Wirklich so. Was mein Geschäft betrifft, was mein Privatleben betrifft, alles. Und ich hatte letztes Jahr ein schweres Burnout-Syndrom. Ich habe versucht, mich umzubringen. Ich wollte einfach gar nicht mehr leben. Und das hat mir so einen Knacks gegeben, weil wenn du irgendwann mit der Psyche Probleme hast und merkst, du kriegst Angst. Gutes Stichwort. Ich glaube nämlich auch, dass das gar nicht mehr ein organisatorisches Problem ist, sondern ein psychisches Problem. Dass du das nicht meinst, bewältigen zu können. Genau das ist das. Ich habe früher gedacht, ich reiße Bäume aus, ich mache alles. Habe ich auch dringender, immer gemacht. Dringender Ratschlag von mir. Hol dir professionelle Hilfe an deine Seite. Hol dir jemanden, der dich stabilisiert, mit dem du Therapie machen kannst oder was auch immer. Ja, da sag ich dir was. Ich bin jetzt bei 3 Psychotherapeuten gewesen, kein Scherz. Ne? Ich habe einen sehr guten Psychiater, der mich medikamentös, aber ich nehme auch nichts mehr. Ich will das auch gar nicht. weil auch das, was du da nimmst, irgendwie deinen Kopf so vernebelt, das ist auch nicht das, was ich dann wirklich möchte. Okay, so. Dann bin ich bei drei Psychotherapeuten gewesen. Mhm. Domian, die sind dergestalt, da kannst du denen nur raten, leg dich mal selber auf die Couch. Und okay, das sind jetzt so Sprüche, Simone. Nee, das war Nein, pass auf, es gibt für alles immer eine Ausrede. Aber es darf keine Ausrede dafür geben, dass du dich nicht von deinem Mann trennen kannst. Du musst dich von diesem Mann trennen. Du siehst da das zentrale so, Thema. Jetzt pass auf, jetzt rennt uns die Zeit ja weg. Jetzt werden wir dich nochmal anrufen. Denn das ist ja sehr komplex und du konntest hier in der Öffentlichkeit ja auch nicht alles so richtig sagen. Ja. Das machen wir jetzt im Hintergrund. Einverstanden? Ja, Domian, sehr gerne. Hör mal, ich habe aber schon erkannt, was du da meinst. Wenn du das als das zentrale Thema siehst, dann habe ich wahrscheinlich irgendwann auf dem Weg nur den Blick verloren. Das kann durchaus sein. Wir melden uns gleich bei dir. Alles Gute und viel Kraft wünsche ich dir von Herzen. Dir. Tschüss, Simone. Ich danke dir. Tschüss, Domian. Ciao. So, meine Lieben, jetzt möchte ich euch gerne schon mal unser Thema für nächste Woche erzählen. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag nächste Woche haben wir auch wieder Themennacht. Und das Thema nächste Woche heißt Jung und zwischen den Kulturen. Ich möchte sehr gerne nächste Woche ausschließlich mit jungen Leuten sprechen, die Probleme damit haben, dass ihre Familien aus einem anderen Kulturkreis kommen, zum Beispiel aus islamischen Ländern, aus Asien, aus Afrika und deren Eltern noch sehr in der eigenen Tradition leben. Wie erlebt ihr das? Steht ihr oder habt ihr große Konflikte mit euren Eltern? Wollt ihr westlich leben und die Eltern wollen das aber nicht? Oder habt ihr vielleicht auch Konflikte wegen der westlichen Welt, dass ihr eigentlich sehr gerne nach eurer traditionellen Kultur, der Kultur eurer Familie leben wollt und werdet hier in der westlichen Welt nicht wirklich akzeptiert? Also wenn ihr gerne darüber sprechen wollt, nächste Woche in der Themensendung, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, schon mal anmelden, domian@wdr.de, jung und zwischen den Kulturen. So, und jetzt geht's weiter mit dem Gregor. Und Gregor ist 41, guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Gregor, um was geht's bei dir? Bei mir geht's darum, dass ich seit über 20 Jahren heroinabhängig bin. Und aber in dem ganzen meinen Leben stehe, also ich habe einen verantwortungsvollen Beruf, ich habe einen... Sprich mal ein bisschen deutlicher. Du hast einen verantwortungsvollen Beruf, also auf Baustellen bewege ich mich in leitender Position. Mhm. Es ist bei mir immer phasenweise, diese Abhängigkeit. Und ich schaffe es aber einfach nicht davon, mich ganz loszusagen. Das merken auch komischerweise die Leute in meinem Umfeld, denen setze ich nicht auf. Also es gibt drei Freunde, die davon wissen. Drei Freunde nur, die das wissen? Ja, genau. Bist du verheiratet? Nee. Hast du eine Freundin? Genau, ja. Du hast eine Freundin und die weiß das auch nicht? Die weiß das auch nicht. Die meine aktuelle Freundin weiß es nicht. Die Mutter von meinem Sohn weiß es schon. Mit der bin ich aber nicht mehr zusammen. Wie lange bist du mit deiner jetzigen Freundin zusammen? Seit 4 Jahren. Und die kriegt das nicht mit, dass du Heroin... Nee, die kriegt das nicht mit. Spritzt du Heroin? Ich rauche. Du rauchst das? Mhm. Ja. Wann rauchst du das? Es sind, wie gesagt, immer Phasen, die halt mehrere Monate dauern. Also das kommt ganz unvermittelt. Wenn ich es dann mal wieder geschafft habe, aufzuhören, dann irgendwann 2 Monate später gehe ich spazieren und habe plötzlich einen Geruch in der Nase oder so. Mhm. Dann kommt halt dieser Druck. Und dann dauert es wieder 3-4 Monate, bis ich es dann eben schaffe, davon wegzukommen. Ach so. Ich meinte mit dem Wann auch, zu welcher Tageszeit machst du das? Ja, wenn ich es eben, also wenn ich diese Phasen habe, dass ich mache, dann fängt es in der Früh an und zieht sich halt dann durch. Ach so, das heißt, du kannst, wenn du morgens, du wachst morgens auf, frühstückst und rauchst Heroin, das kann passieren, genau. Und gehst dann zur Arbeit. Ja, genau. Und ich mache dann 5 Termine, also ich bin auf den Baustellen immer auf der Seite, da gibt es ja die Seite, die heißt Geld braucht und halt die Geldgeberseite, das ist halt mein Glück, also ich kann dort auf einem hohen Ross auftreten. Mhm. Ich wollte früher Schauspieler werden, das habe ich aber dann nicht gemacht, weil ich, ist ja egal. Und aber das rettet mich halt jetzt, weil ich es halt dann schaffe, das zu überspielen. Mhm. Und niemand kriegt irgendwas mit, ist der komisch drauf oder mit dem stimmt doch was nicht? Ja, vielleicht, es ist mal so, dass die Leute denken, ich bin komisch drauf, aber es ist nicht so, dass das... Welche Wirkung hat denn Heroin in deinem Fall jetzt, wenn du das rauchst? Wie fühlst du dich danach? Es entspannt mich. Und es entspannt mich. Es dämpft mich halt ein bisschen weg. Es macht mich zufrieden. So ein Gefühl, das geht halt vom Bauch aus. bis in die Beine und das macht mich dann absolut zufrieden und ich bin total entspannt. Bist du konzentrationsfähig? Sicher nicht zu 100%, aber so, dass es reicht auf alle Fälle. Jetzt habe ich gerade schon die große Sorge und wahrscheinlich wirst du die jetzt noch mehr nähren, wenn ich zu dir sage, du fährst wahrscheinlich auch Auto, wenn du Heroin geraucht hast. Nee. Das muss ich nicht machen, weil ich das Glück habe, dass ich halt gefahren werde. Ach so. Und es ist einfach so, dass ich halt, ich passe nicht in das normale Bild, ja, weil also man stellt sich da ja was Bestimmtes vor und so ist es halt überhaupt nicht. Das ist eben auch mein Problem. Also ich habe zum Beispiel auch nicht die Zeit. Ich kann mir nicht vorstellen, dass mir eine Therapie helfen würde. Weiß ich jetzt nicht. Aber das andere ist halt, dass ich erstens nicht die Zeit habe und wie könnte ich das dann verbergen, wenn ich das versuchen würde, ja. Weißt du, das Zeitargument lasse ich nie gelten. Wenn du beispielsweise eine schwere Krebserkrankung bekommst, hast du auch Zeit. Ja, dann geht es nicht anders. Dann geht es nicht anders, ja. Oder eine andere schwere Erkrankung. Deine Freundin, deine jetzige Freundin, kriegt die das denn nicht mit, dass du ein bisschen wesensverändert bist, wenn du das Zeug geraucht hast? Das geht sie mit Sicherheit mit, aber ich denke, dass sie sich nicht vorstellen kann, dass es daran liegt. Mhm. Weil die kommt halt auch aus einem Milieu, das halt einfach, also da ist es so weit weg, dass man in der Zeitung liest. Das ist ja Wahnsinn. 20 Jahre lang durchs Leben gezogen, dabei in einem Top-Beruf aktiv und die Leistung weiterhin so gezeigt wie immer. Also eine geheime Nebenwelt, in der du da lebst. Ja, genau. So kann man sagen. Das ist halt so, ich fühle mich halt manchmal, denke ich mir so, ich werde langsam alt, weil es mir halt immer schwerer fällt. Also diese zwei Seiten einfach. Diese geheime Nebenwelt, in die Abgründe schauen. Irgendwann und dann halt wieder die andere Welt, die ganzen Male. Was dann ist halt, mein Sohn ist halt 5 Jahre alt. Der wird natürlich auch immer aktiver, merkt immer mehr. Und das ist halt auch sowas, ich will nicht, dass der das mitkriegt, was mit seinem Vater los ist, ja. In welche Abgründe schaust du, wenn du Heroin geraucht hast? Ich schaue in die Abgründe, ja, bei der Beschaffung schaue ich eben in die Abgründe. Wie beschaffst du das? Das sind ja einfach Leute, die, ja, da schaut man in Abgründe. Ja, also du gehst in ein kriminelles Milieu? Ja, genau. Ja. Läuft da auch Gefahr, dass du erwischt wirst dabei? Natürlich. Bist du wahrscheinlich... Ich jetzt schon das Telefongespräch fertig. Ja, verstehe. Hast du den Eindruck, dass je älter du wirst, dass du mehr brauchst? Ja, aber... Das ist jetzt nicht so, kann man nicht so klar sagen. Wie ist das Gefühl, wenn der Heroinrausch, sage ich mal, die Wirkung des Heroins, wenn die nachlässt, diese Wirkung, wie fühlt man sich da? Dann gibt es eben auch zwei Möglichkeiten. Entweder man hat eben welches, um wieder welches zu nehmen, oder es ist so, dass ich halt eben nicht mehr das machen möchte und dann habe ich halt Depressionen, schwarze Raben. Ich sehe dann für mindestens 2 oder 3 Tage in meinem Leben überhaupt nichts Positives mehr. Also ist das bei Heroin so, wie man das von Kokain hört, dass es dann so einen Absturz gibt danach? Ja, absolut. Eine finstere Welt. Ja, genau. Gefühle der Sinnlosigkeit, der Depression, wie du gerade gesagt hast. Das sind keine körperlichen Probleme, die ich habe, sondern rein psychische. Du hast gerade ein tolles Stichwort gesagt, Gregor. Ich finde, das ist das schlagende Argument überhaupt. Das ist dein Kind, dein 5-jähriger Sohn. Ja, genau. Wenn du das schon für dich nicht geschafft hast in den letzten 20 Jahren, dann schaff es verdammt nochmal jetzt für den Jungen, dass du dem Jungen wirklich ein guter Vater und ein gutes Vorbild bist. Und das Zeitargument lasse ich nicht gelten. Du bist ein gut situierter Mann. Ja, ich frage, wie man das, also wie, ob ich da... Du musst es ja nicht öffentlich machen. Du kannst ja irgendwas erzählen, dass du in ein Sanatorium musst wegen irgendwelcher anderen Sachen. Das ist, du musst also das schon mit Hilfe von außen. Nicht mehr selber das versuchen. Nein, du musst es. Du geh in eine Spezialklinik. Ich gehe davon aus, dass du genug Kohle hast. Dann kannst du dich beraten lassen. Du gehst in eine gute Entzugsklinik. Und die Sache ist vielleicht für dich in relativ kurzer Zeit vom Tisch und du hast ein großes Lebensproblem weniger. Ich könnte nicht so leben wie du. Ich finde das, mich bedrückt das schon, wenn ich das so höre. Es ist ja auch du lebst ja auch in einer ganz betonierten Lügenwelt. Ja. Und allein das finde ich schon so schrecklich, abgesehen von den ganzen anderen Bedenklichkeiten, die man dazu äußern kann. Ja, das ist richtig. Zudem kommt auch noch hinzu, du wirst immer älter, wer weiß, welche gesundheitlichen Schäden das dennoch bei dir auch auslösen kann. Du, bis jetzt ist es vielleicht gut gegangen, hoffen wir das mal, aber wer weiß, wie lange es noch gut geht. Ja. Also ganz eindeutiger Rat, Gregor, wenn ich dich privat treffen würde, wir würden uns privat unterhalten, würde ich ja sagen, Mensch, recherchiere, such dir eine sehr, sehr gute Suchtklinik und lass dich stationär einweisen und mach das und deklariere es als Kuraufenthalt oder wie auch immer, dir wird schon was einfallen. Okay. Ich kann dir gerne nochmal meine Psychologin geben für vielleicht die eine oder andere Adresse, die für dich interessant wäre. Ja, das kannst du machen. Gut, dann bitte ich dich aufzulegen und du wirst von der Claudia zurückgerufen. Okay. Und ich wünsche dir viel Glück und alles Gute. Ja, vielen Dank. Ich wünsche dir auch alles Gute. Dankeschön. Tschüss. 1.45 Uhr haben wir. Und hier ist Bettina. Bettina ist 54. Guten Morgen, Bettina. Guten Morgen, Domian. Bettina. Schön, dass ich mit dir sprechen kann. Ja, um was geht's bei dir? Ja, bei mir geht's um eine übelste Krankheit, die eigentlich ganz viele Leute betrifft, die sich bloß nicht getrauen, dass sie es sagen. Das ist diese verfluchte Schuppenflechte, die Psoriasis in ihrer wunderbaren Arten, die es überhaupt gibt. Das heißt, und du bist schwer erkrankt an Schuppenflechte? Im Moment legt es mir den Boden von den Füßen weg. Also sprichwörtlich. Beschreib mal, wie du im Moment aussiehst. Ich habe nicht diese Schuppenflechte, diese Psoriasis vulgaris am ganzen Körper. Da sehen ja manche wirklich aus. Jetzt nicht böse gemeint wie Blumenkohle. Mhm. Das ist bloß so die allgemeine Beschreibung davon. Ich habe die Psoriasis pustulosa. Palmo eplantaris heißt sie. Ja. Pustulosa heißt, sie ist mit Pusteln und Pickeln verbunden und befindet sich aber nur an den Hautinnenflächen. An den Hautinnenflächen? Und an den Fußsohlen. Das heißt, dass diese Pusteln sind unter der Haut, oder wie? Ja. Also man sieht es gar nicht oben auf der Haut drauf. Doch, das sieht man dann schon. Ach so, aber das geht nach unten. Nee, die bilden sich von unten an den Handflächen, innen und an den Fußsohlen, unten. Ach so. Und dann du hast es an den Fußsohlen und in den Handinnenflächen. Genau. Sonst am Körper nicht. Am Körper nicht. Ich habe die Atropika noch, die greift die Gelenke an, macht sie kaputt. Ja. Wie sieht das aus, wenn du mir deine Hände oder deine Fußsohlen zeigen würdest? Wie sieht die das Hände aus? Sind jetzt eigentlich noch manierlich, aber die gehen jetzt gerade los. Die Fußsohlen sehen einfach nur noch widerlich aus. Beschreib sie mal. Vollkommen mit weißen Eiderpusteln. Ist aber sterile Eider, nennt sich das. Also für jemand anderen nicht ansteckend. Mhm. Das werden weiße Pusteln. Mhm. Die fangen an zu jucken wie blöde. Man kratzt dran rum. Mhm. Entweder löst sich dann eine eben so eitrig aussehende Flüssigkeit auf. Mhm. Dann fängt es an zu brennen. Also die Erlösung vom juckenden, kratzenden zum Brennenden, die ist ja nicht gegeben. Aber Martina, wenn man sowas Schlimmes an den Fußsohlen hat, kann man doch gar nicht gehen. Im Moment kann ich nur sehr, sehr schwer gehen. Ja. Ich stelle mir jedes Schuh anziehen sehr, sehr schmerzhaft vor. Manchmal nicht möglich. Ist gar nicht möglich? Nö. Das heißt, du bist ziemlich gezwungen, zu Hause zu bleiben, immer? Wollsocken. Ja, oder ich laufe am liebsten barfuß, weil ich genieße jeden kalten Boden im Moment. Kannst du nicht einkaufen gehen zurzeit? Das mache ich schon, da zwinge ich mich dazu und ziehe mir sogar Schuhe an vom Fahrrad hin. Aber dann kann ich mir vorstellen, wenn du hinterher die Schuhe und die Socken ausziehst, ist der ganze Eiter ein Brei, ein Eiterbrei. Dann muss jetzt nicht gerade mengenmäßig viel Eiter sein. Es ist ganz einfach eklig. Mhm. Wenn die Haut dann auf ist, natürlich ist sie dann auf, dann kracht dann, ich muss dazu sagen, die obere Hautschicht, die trocknet dann sehr schnell ab, die muss ich runter machen, weil die neue ja schon wieder kommt. Wie lange wirst du schon, du bist 54 Jahre alt, wie lange wirst du schon gebeutelt von dieser Erkrankung? 30 Jahre. 30 Jahre lang? Ja. Und man kann nichts Wirkliches dagegen tun? Nein, außer Cortison. Ach du lieber Himmel, 30 Jahre lang. Ich habe von Cortison schon die berühmte Papierhaut. Und deshalb weigere ich mich mittlerweile, Cortison zu nehmen. Ich muss dazu sagen, vielleicht als Erklärung, wenn du dir deine Füße anguckst, deine bestimmt glatten Fußsohlen, dann stell dir mal vor, dass deine Haut, deine ganze Hautschichten 28 Tage brauchen, um sich zu erneuern. Ganz einfach, die unteren sterben halt mal ab, dann kommen neue nach und so erneuert sich das so nach und nach. Bei mir geht das 4 Tage. In 4 Tagen. Dann ist einmal alles rum. Das heißt, das ganze Leben letztendlich stand unter dem Zeichen dieser Erkrankung bei dir? Schon. Kann man so sagen. Warst du berufstätig früher? Ich war berufstätig lange und habe mich mit rumgequält und habe dann irgendwann 2010, Gott sei Dank konnte ich es auch finanziell irgendwie verkraften, einfach aufgehört. Was hast du gemacht beruflich? Ich bin im Büro gewesen bei der Steuerberater. Ach so, ja. Ja, also, ich habe aber auch alles Mögliche nebenher gemacht, um irgendwelche Heilaufenthalte und was weiß ich was alles zu finanzieren, weil die Krankenkasse bezahlt das nicht. Ja, ich könnte mir vorstellen, wenn man so lange so eine schwere Erkrankung hat. So am Toten Meer. Das Einzige, was mir hilft, ist das Tote Meer. Das heißt, wenn du da wohnen würdest, ging es dir gut? Ja. Aber was soll ich will ja dann umgehen. Nein, natürlich nicht. Ich meine es so theoretisch gesehen. Also ein Urlaubsaufenthalt am Toten Meer, da wird die Haut richtig gesund. Moment, das ist kein Urlaub. Das ist kein Urlaub, ist mir schon klar. Nein, also man muss sich vorstellen, es gibt am Toten Meer auf israelischer und jordanischer Seite 2 kleine Käfer, kann man eigentlich sagen. Ich spreche jetzt nochmal von der israelischen Seite. Das sind ungefähr 12 bis 14 hässlich gebaute, hohe Hotels. Aber man hat keinen Platz, um die irgendwie schöner zu bauen, sondern die müssen in die Höhe gebaut werden. Und ich sage jetzt mal von uns Hautfritzen. Wir Hautfritzen können eigentlich nur von April bis Mitte, Ende Juni hin. Weil es uns zu heiß ist. Dann wird es zu heiß. Dann müssen wir 2 Monate aussetzen und dann könnte man eigentlich wieder gehen. Okay, Minimumaufenthalt müsste 4 Wochen sein, aber jetzt kommt das ganz Derbe, was wir machen müssen. Und das ist kein Urlaub, absolut kein Urlaub. Diese ganzen Hotels, die sind mit Flachdächer belegt. Da gibt's Frauensolarium oben eingerichtet, Männer und gemischte. Das heißt, man steht morgens gegen 5:30, 6 Uhr auf. Geht frühstücken, hoch aufs Dach, hält sich den ganzen Tag dort nackt auf, damit die Haut von überall beschienen wird und bestrahlt wird. Und von der natürlichen Sonne? Von der natürlichen Sonne. Und wenn es der Arzt erlaubt, eine halbe Stunde Mittagspause und ist dann wieder oben bis zum Sonnenuntergang. Ich merke, das ist Stress und Arbeit. Das kann man mal ab und zu machen, aber das ist keine wirkliche Hilfe. Und das sind 55 Grad im Oh Gott. Ja, bitte. Aber trockene Hitze. Also ich kann sie sehr gut aushalten. Das heißt, jetzt nach 30 Jahren ist es so, dass du dich arrangiert hast mit der Erkrankung? Dass du gesagt hast, ist... Nein. Nein. Dieses Muss, jedes Jahr darunter zu gehen, mit dem kann man sich arrangieren, muss man aber nicht unbedingt. Bettina, das tut mir wirklich sehr leid, dass du so viele Jahrzehnte so eine Erkrankung hast, aber es haben ja wirklich leider viele Menschen. Was ich damit sagen will noch, es gibt keine Lobby dafür. Absolut nicht. Die Krankenkasse machen den Hahn zu. Ja. Die zahlen diese deutsche teure Therapien und die israelische werden uns vorenthalten. Und das kann nicht sein. Ja, umso besser. Auch so ein kleines Gespräch hier in der Sendung ist auch Öffentlichkeit und kann nicht schaden. Und gut, dass du angerufen hast. Um das ging es mir in erster Linie. Genau. Nicht unbedingt um mich. Bloß um zu sagen, Um was es sich eigentlich genau dreht. Also, du hast es gesagt, das finde ich sehr gut. Ja. Haben wir ein bisschen Öffentlichkeit geschaffen. Ich wünsche dir trotzdem von Herzen alles Gute und gute Besserung, Bettina. Ich dir auch. Und ich danke dir für deine super Sendung. Ich sehe sie furchtbar gerne. Dankeschön, Bettina. Und wenn sich jemand meldet bei euch, ihr habt ja die Telefonnummer von mir, ihr könnt sie wirklich sehr, sehr gerne weitergeben. Ja. Kein Problem. Das Problem ist jetzt nur, bei dieser Erkrankung, glaube ich, kriegen wir so unendlich viel Hinweise, dass ich das lieber mal abstoppen möchte, sonst bricht ja unser Server zusammen. Ja? Ich könnte eventuell an eure E-Mail-Adresse irgendwas schreiben, an ausgesuchte Adressen oder. Okay, wir gucken mal, wie wir das regeln. Bettina, ja, ja? Ich melde mich. Alles Gute wünsche ich dir. Ich danke dir, Domian. Ciao. Ich wünsche dir was. Tschüss. So, und hier ist die Jessica. Jessica ist 18. Guten Morgen, Jessica. Hallo, Domian. Hallo, Jessica. Um was geht's bei dir? Ich möchte gerne über mich, was vor 4 Wochen ungefähr passiert ist. Was ist denn passiert vor 4 Wochen? Ja, ich habe halt, ich war mit meinem Freund ein bisschen feiern und haben natürlich auch ein bisschen was getrunken und sind dann halt auch mit dem Taxi nach Hause gefahren und ich wollte dann halt auch mal irgendwann schlafen gehen. Mhm. Und mein Freund hat sich dann neben mir gelegt und ich bin auch irgendwann eingeschlafen. Und irgendwann habe ich halt gespürt, dass er mich angefasst hat und er ist halt in mir gewesen. Und ich bin aufgewacht, also erschreckt und habe ihn halt weggestoßen und habe halt mich umgedreht und habe angefangen zu weinen. Mhm. Und ja, vorher, also das ist ungefähr vor... da war ich 8 Jahre früher. Da wurde ich halt schon sexuell misshandelt von meinem Stiefvater und auch vom guten Freund von meiner Mutter. Das heißt, jetzt hat dieses Erlebnis dich dann an das Schlimme von damals erinnert. Richtig. Und es hat dein Freund gemacht. Mit dem. Ja, und ich habe halt, er hat halt zu mir gesagt, dass er dachte, dass ich noch wach wäre. Und hat halt... Hat er sich denn entschuldigt danach? Hat er vieles auf mich geschoben, weil wir haben uns vorher noch gestritten ein bisschen in der Stadt halt, weil er hat halt ein Drogenproblem gehabt. Und ich wollte ihn einfach nur mitnehmen, damit es nicht noch schlimmer eskaliert. Und wie lange seid ihr denn schon ein Paar? Wir sind jetzt demnächst, also ein Jahr zusammen. Ein Jahr. Ja. Du hast dich von ihm vergewaltigt gefühlt? Das noch nicht. Also, aber sehr bedrängt. Ich weiß nicht, dass ich schreiben soll, ja. Also. Sehr bedrängt. Auf jeden Fall ist da etwas passiert, was du nicht so wolltest. Und das ist ja auch schlimm, wenn man im Schlaf das dann bei einer Frau macht. Und bei der Freundin darf man das natürlich nicht machen. Das ist ja keine Frage. Und seitdem kann ich mich ihn, ich kann nicht mehr zu ihm kommen oder ich möchte diese Nähe auch nicht mehr wirklich richtig. Ich kann dich auch gut. Sieht alles komisch an. Ich kann dich auch gut verstehen, weil das Vertrauen ist ja missbraucht worden von ihm. Ja. Insofern kann ich das gut verstehen, dass du da sehr irritiert bist. Zudem du ja noch schlimme Erinnerungen hast an etwas sehr Schlimmes, was damals passiert ist. Was damals passiert ist, bist du deswegen mal irgendwo bei einem Arzt oder bei einem Therapeuten gewesen? Ich gehe heutzutage noch zum Therapeuten. Bitte? Ich gehe immer noch zum Therapeuten. Immer noch zum Therapeuten. Also ja, ich habe mal aufgehört ein halbes Jahr, habe aber durch Albträume und nicht richtig schlafen können, das nicht schaffen können und bin jetzt seit 3-4 Monaten wieder beim Therapeuten. Und hast du dem das auch erzählt? Nein, das kann ich nicht. Warum denn? Auch wenn die Schweigepflicht haben, geht das nicht so leicht. Aber eigentlich wäre es ganz gut, wenn er das auch wüsste. Denn er wird ja merken, dass irgendwas mit dir jetzt anders ist vielleicht seitdem. Also ich versuche mich schon so ein bisschen bei dem zu verstellen. Aber was sag halt auch. Warum sagst du es ihm denn nicht? Weil ich mich schäme. Du brauchst dich doch nicht schämen. Du hast dich aber mir auch nicht geschämt. Außerdem muss er sich schämen. Er muss sich schämen, der Typ, nicht du. Der hat Scheiße gebaut, nicht du. ich finde es so wichtig. Aber ich konnte mal wieder nicht Nein sagen. Ich konnte. Ja, aber du hast doch geschlafen. Jessica. Ich ich bin ja dann aufgewacht. Ich habe dann. Ich konnte mich nicht durchsetzen. Ich habe noch nicht richtig meine Meinung gesagt zu ihm. Mhm. Aber das ist auch erklärbar, weil du geschockt warst und verletzt warst. Das ist nicht deine Schuld. Weißt du was, die Sendung ist jetzt gleich rum. Wir werden dich jetzt sofort wieder anrufen. Du legst auf und wir melden uns gleich wieder. Da müssen wir noch ein paar Sachen reden, finde ich. Ne? Alles Gute. Leg du mal auf, wir melden uns gleich. Ja, okay. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. So, meine Lieben, in der Technik heute Nacht Daniel Paulmann. Morgen sind wir wieder da. Freie Themennacht, 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Und ab 0 Uhr könnt ihr anrufen. Ich wünsche euch eine schöne Nacht, eine gute Nacht. Bye-bye.